Es handelt sich um einen allgemeinen Sittenverfall, wie er in diesem erschreckenden und empörenden Ausmaß kaum noch einmal in der gesamten Kulturgeschichte der Menschheit festgestellt werden kann. Ich spreche hier als deutscher Nationalsozialist und ich spreche als Familienvater, dessen kostbarstes persönliches Gut auf Erden seine vier Kinder sind. Der Ekel steigt einem hoch, wenn man gezwungen ist, sich beruflich und amtlich mit diesen Unterlagen überhaupt zu beschäftigen. Und nun frage ich das deutsche Volk, kann man hier noch von Gottes Gnade reden? Oder hat von diesen verbrecherischen Elementen nicht das Teufel selbst offenbar Besitz ergriffen?